Zur Verfügung der Frontleitstelle Wien haben wir dann fast 2 Monate in der Rosauer Kaserne verbracht. Mich hat das eigenartig berührt. Irgendwie entspannend in dieser alten K&K-Atmosphäre mit ihrem seltsamen Moderduft. Alles war etwas marot und viel weniger schneidig als bei Preußen und Co. Am 11. Mai kam die Meldung von der Kapitulation des Afrikakorps. Und man konnte nur hoffen, dass mein Bruder den heldenhaften Widerstand bis zum letzten Atemzug heil überlebt hatte. Mittlerweile waren die Alliierten nach erfolgreicher Landung auch auf Sizilien im Vormarsch. Und aus dem Osten erreichten uns in den Wiener Lazaretten die endlosen verwundeten Transporte aus dem Mittelabschnitt. Und wir bekamen die Berichte über die gewaltigen Verluste aus erster Hand.